HR3 Club Night. Hier spielt die Musik. HR3 Club Night. HR3 Club Night mit DJ Kai aus dem Dorian Gray. HR3 Club Night, HR3 Club Night mit DJ Kai aus dem Dorian Gray. The jungle near Manaus. The Amazonas full of piranhas. The birds of paradise disappear into the green desert. For years and years, we are hungry and desperate for the only thing worth living, the excess. We end our great mission, exhausted and sad. No hope left, when suddenly, in a cloud of golden smog, the father of excess shunts out of the water of the Amazonas full of piranhas and screams to the lost souls. What are you doing at the Amazonas? Manaus full of piranhas. You will not find excess in the jungle. Thank you. Nummer von der H3 Club Night ist 069 155 691. I am ready. All right. I am ready. Baby, I am ready.

23:30 Uhr, hier ist H3 mit dem Radioservice. Eine Suchmeldung. Seit heute Morgen um 10 Uhr wird die 73-jährige Irmgard Lange aus dem alten Wohnheim in Lohla im Kreis Gießen vermisst. Sie ist 1,70 groß und hat weiße, lockige Haare. Bekleidet ist sie mit einer beigefarbenen Bluse, einer braunen Hose und blauen Hausschuhen. Frau Lange ist nicht in der Lage, sich zu orientieren. Hinweise bitte an die Polizei in Gießen oder eine andere Polizeidienststelle. Genau, 22 Uhr. Hier ist H3 mit dem Radioservice. Zurzeit liegen uns keine Meldungen vor. Noch einmal die Nummer der A3 Club Night: 069 155 691. Thank you. 22.30 Uhr, hier ist H3 mit dem Radioservice. Ein Reiseruf. Herr Olaf Schmidt aus Berlin, zurzeit unterwegs in Richtung Wiesbaden mit einem Mercedes, das Kennzeichen ist leider nicht bekannt, wird dringend gebeten, den Hessischen Rundfunk in Frankfurt anzurufen. Telefon 069 für Frankfurt 1551. We'll be right back.

In der Tradition des Palais Osthafen findet vom 14.07. bis zum 5.08. die Sommer Dance Factory statt, in der Franz-Josef-Straße 44. Für alle, die nächste Woche nicht auf der Love Parade sind, im Grace Beach Party. Ab 5 Uhr sehen wir uns alle im Grave. Ich hoffe, dass ich euch alle wiedererkenne. Ist richtig schucki hier. H3 Club Night mit DJ Kai. 23 Uhr, hier ist H3 mit dem Radioservice. A7 Fulda Richtung Kassel. Zwischen Kirchheim und Bad Hersfeld West. Behinderung nach Unfall. Es steht nur der rechte Fahrstreifen zur Verfügung. We'll be right back. We'll be right back. A3 Club Night mit DJ Kai aus dem Dorian Gray. I'm not afraid of the dark. nochmal die Nummer von der A3 Club Night: 069 155 691. We'll be right back.

Das war die Club Night mit DJ Kai. Und ich hoffe, dass wir uns alle ab 5 im Grey sehen. Ciao. Move on the hypno trance.